Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 566 Hochspannung. Ja, der Titel ist eigentlich auf die kommende App der Woche gemünzt, ja, aber dazu später natürlich erst. Aber, ja, so wie es der Zufall will, gibt es diese Woche auch ein paar Meldungen, ja, zumindest mal eine große Meldung, die wird wirklich bei einigen Hochspannung erzeugen. Ja. Ich glaube sogar, dass es zwei sind, ja, die wirklich hier interessant sein können. Und beides betrifft Google. Ja. Unglaublich. Aber dazu komme ich im Laufe der Sendung. Ich will ja nicht gleich das ganze Pulver verschießen. Ja. Die Smartphone-Top-Liste ist wieder online, ja, nach meinen Blog-Problemen, die ich ausführlich heute in der Rios-Wochensicht beschrieben habe, deswegen hier nicht weiter darauf eingehend, habe ich jetzt eine neue Möglichkeit gefunden und jetzt könnt ihr auch wieder meine aktuelle Hitliste der Smartphones aufrufen und da hat sich nämlich was geändert. Das Xiaomi Redmi K40 Gaming ist jetzt der neue Spitzenreiter, weil klar 12 GB RAM, 256 GB Storage, da meinst die 1200 Prozessor, ja, und das zu einem wahnsinnig guten Preis, in der kleinsten Konfiguration, natürlich nicht in der, wo ich jetzt gesagt habe, aber in der kleinsten 480 Euro. Und selbst die größten Konfigurationen sind absolut super erschwinglich. Platz 2 des Realme GT 5G mit Snapdragon 888 Prozessor, 12 GB RAM, 256 GB Storage. Und auch hier fängt der Preis bei 450 Euro an. Das Julifone Armor 12, das soll ja Ende 2021 rauskommen. Da meinen es die 1100er Chipsatz. Da gibt es noch keine Preise, erwartungsgemäß sollten die aber ziemlich gut sein. Das ist Platz 3 und auf Platz 4 das Julifone Armor 11 5G, das aktuelle Modell, ja. 489 Euro mit der Infrarotkamera. Einziger Punkt ist hier, dass es ein Dimensity 800er Prozessor ist, also eigentlich ein Midrange-Gerät. Das Honor View 40, das ist noch mit einem Fragezeichen versehen, ganz klar, weil es hier noch Diskrepanzen gibt auf dem europäischen Markt. Weiß man noch nicht genau, was jetzt los ist, wann das kommt und überhaupt. Und das wäre natürlich eine tolle Sache mit dem Dimensity 1000 Plus Prozessor, aber hier auch der Preis natürlich noch mit Fragezeichen versehen, ganz klar. Hat hier auch noch gar keine offizielles Release-Datum. Und ehrlich gesagt, ich bin bei dem Gerät dann eben auch noch am Überlegen, ob das überhaupt nochmal erscheint jetzt hier bei uns. Naja, gut, so viel nur zu der Hitliste. Angucken könnt ihr es nochmal, ich habe es verlinkt. Und dann gehe ich mal weiter zum Mobile World Congress 2021. Ich habe ja schon gesagt, es ist eine ganz schön dumme Idee, zu versuchen, den stattfinden zu lassen. Ich weiß nicht, was die Betreiber da gesoffen haben oder ob die jetzt hier ohne Rücksicht auf Verluste probieren, die Messe nochmal relevant zu machen. Ja, keine Ahnung. Fand ich absolut daneben, finde ich unmöglich. Ja. Das wäre eine Katastrophe wahrscheinlich mehr als nur Europa, wenn 50.000 Menschen dort zusammengepfercht in der Halle rumlaufen würden. Ich meine, die haben dann immer alle Tassen im Schrank. Aber okay, gut, was soll's, ne? Wenn es die Messeleitung nicht einsieht, dann müssen halt die Firmen selbst absagen. Und genau das passiert. Und zwar in Massen. Vorher wurde ja schon, habe ich ja schon gesagt, Google hat abgesagt, Sony hat abgesagt und Oracle hat abgesagt. Ja. Und jetzt sind die Woche noch hinzugekommen Samsung und Lenovo. Also Samsung natürlich die größte Nummer auf der Messe, ganz klar. Und die kommen nicht. Und das ist vernünftig, das ist gut. Und nicht nur diese fünf Firmen, die ich jetzt genannt habe. Es gibt noch durchaus noch viel, viel weitere, Cisco beispielsweise, Intel, die alle sind nicht da. Und viele, viele, viele kleine sind auch nicht mehr da. Eigentlich wird jetzt erwartet, dass in der nächsten Zeit die Messe abgesagt wird, weil nämlich die wichtigsten Aussteller, die wichtigsten Kunden gar nicht präsent sind vor Ort. Und da wäre das absolut vernünftig, wenn man die jetzt, spätestens jetzt, absagen würde. Das wird jedenfalls erwartet, so schreibt auch GSM Arena. Und ich weiß nicht, also ist alleine schon aus dem Grund sinnlos, weil dort dann eben die wichtigsten Player auf dem Mobilfunkmarkt nicht dabei sind. Entsprechend kann ich mir kaum vorstellen, dass ein Journalist aus irgendwoher weit weg, ja, dorthin chatten wird, sofern er überhaupt chatten kann, ja, ist nämlich immer noch nicht von allen Ländern aus erlaubt, und dort dann für ja, ein paar kleinere Firmen die Ausstellungsstücke, die vollkommen uninteressant sind, darüber zu berichten. Also, tut mir leid, das ist nix. Das ist total daneben. Der Patentstreit von Sonos gegen Google ist mindestens genauso nervenaufreibend wie das Thema vorher, denn es ist tatsächlich passiert, dass ein deutsches Gericht offenbar, so meldet Heise, ein Verkaufsverbot erreicht hat für Google Pixel 4a und für Nest Audio, weil es angeblich Patente von Sonos verletzt, diese beiden Geräte. Wow, das ist natürlich eine heftige Sache. Berufung wurde eingereicht, ja, so teilte Google dem Heise Verlag in einer Reaktion mit, dass sie enttäuscht sind, natürlich, bla bla bla, aber damit gibt es ja auch irgendwo inoffiziell eine indirekte Bestätigung, ja, dass dieses Gerichtsurteil tatsächlich erwirkt wurde. Offenbar kam das still und heimlich, ja, wurde das da entschieden, ohne viel Interesse. Passiert momentan öfters, ja, ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung. Aber tatsächlich ist es so, dass jetzt hier das Pixel 4a und der Nest Audio der Lautsprecher nicht verkauft werden können, wegen diesem Gerichtsurteil. Wie lange das Bestand hat, klar, weiß man natürlich nicht. Das könnte schon relativ bald wieder gestoppt sein oder wieder erlaubt sein, weil vor allem beim Pixel 4a kann ich mir nicht vorstellen, dass da wirklich ein Patent verletzt wird von Sonos. Es geht wohl um dieses Google Cast. Allerdings wären doch da viele andere Geräte auch davon betroffen. Also Chromecast beispielsweise, ja, wäre davon betroffen und so weiter und so weiter. Ich kann mir das nicht vorstellen. Vor allem wäre doch da auch eine zeitliche einen zeitlichen Zusammenhang wäre doch da wahrscheinlich notwendig. Das heißt, man kann ja nicht jahrelang jetzt Google Cast erlauben und dann auf einmal probieren, das Google zu untersagen. Also ich verstehe das nicht ganz, aber deswegen glaube ich, dass es dass durchaus Chancen gibt, dass es die nächste Instanz dann wieder freigibt sozusagen. Weil wir schon gerade beim Google Pixel sind, Google zeigt natürlich neue Pixel Buds, ja, Android 12 auf der Google I.O. Die Google I.O. ist nämlich am 18. Mai, also morgen, Dienstag, ja, dort geht's dann los. Wie auch in den letzten beiden Jahren erwarte ich ehrlich gesagt nichts, gar nichts Interessantes, muss ich ehrlich so sagen. Hier könnte, da komme ich später noch dazu, Android 12 vielleicht eine interessante Rolle spielen, dass man vielleicht sich noch durchringt, das tatsächlich zu sich anzutun, ja. Ob hier das neue Pixel 6 vorgestellt wird, kann ich mir nicht vorstellen, aber dazu auch nochmal später. Nun, Google I.O. ist natürlich, wie auch klar war von vornherein, natürlich nur virtuell. Das heißt, da wird nichts, da ist nichts zum Hingehen oder zum Machen, sondern es geht alles rein virtuell, was natürlich auch hier vernünftig ist, ganz klar. Ja, Google hat dann auch noch eine Strafe bekommen. Also Google kriegt diese Woche wirklich ihr Fett ab. Ja, 100 Millionen Euro Strafe. Das können noch mehr werden. Ja, aus Italien. Ne? Und die haben gesagt, dass Google die Marktposition missbraucht bei der Android Auto App. Ja, und damit gibt es hier auch eine Schwierigkeit, ja, dahingehend und möglicherweise auch das ein Grund, ja, warum immer Android Auto so wenig verbreitet ist. Und jetzt, Achtung, wie so eine marktbeherrschende Stellung bei Android Auto ist ja wohl ein Scherz. Das Ding ist ja wohl, naja, also sagen wir mal, für mich ist das überhaupt gar nicht auf dem Plan. Ja? Und viele Autos haben auch das Apple CarPlay integriert. Also ich glaube, da muss das Gericht doch nochmal sich da fragen lassen, ob die da ihre Hausaufgaben richtig gemacht haben. Aber okay, die Strafe ist verhängt. Und jetzt mal gucken. Ich weiß nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt, Einspruch einzulegen. Ich schätze mal ja. Müsste ja eigentlich schon auch vom Europäischen Gerichtshof dann verhandelt werden. Ja. Aber man geht sogar im Gegenteil davon aus, dass das sogar noch in anderen Ländern in der EU jetzt hier zum Tragen kommt und kann vielleicht sein, dass wir bald noch weniger Android Auto verbaut in Autos sehen. Ich finde sowieso schon viel zu wenig präsent. So wenig, dass mir es ehrlich gesagt vollkommen egal ist. Ja, weil ich habe da einige Automarken immer im Blick und keiner von diesen Automarken bietet Android Auto an. Damit ist das Ding für mich natürlich vollkommen uninteressant. Ne? Ich meine, ich kaufe mir kein Auto wegen Android Auto, sondern Android Auto muss in meinem Auto vorhanden sein, sonst wird es nicht genutzt, ganz klar. Also sollten die vielleicht erstmal die Hersteller der Autos auf die Finger klopfen. Aber naja, egal. Manche Entscheidungen kann man verstehen, manche Entscheidungen kann man nicht verstehen. Ja, das ist halt immer so. Xiaomi jedenfalls lässt da sich kaum was verderben durch irgendwelche Gerichtsurteile oder ähnliches und produzieren weiterhin neue Sachen, neue Erfindungen, unglaublich. So entwickelt Xiaomi ein Smartphone, das eine rotierende Front-Facing-Kamera hat, aber nicht so, wie ihr das jetzt denkt, dass man das so umdrehen kann oder sowas. Nee, überhaupt nicht. Sondern tatsächlich eine interne Kamera, ja, die, es ist schwierig hier auszudrücken. Also stellt euch mal vor, auf der Rückseite habt ihr so das typische Kamera-Array, ja, mit drei Kameras beispielsweise, so. Und eine davon wird mit einem Motor, also die Linse, umgedreht, so dass also quasi ein Stück, diese kleine Öffnung vom Display, ja, weggedreht wird und die Kamera kommt sozusagen hervor, und also nicht hervor, sondern unter dem Display, ja, erscheint sozusagen die Kameralinse und nimmt das Bild auf. Und wenn ihr fertig seid, dann dreht sich das wieder zurück, dann ist wieder Display und die Kameralinse ist dann wieder auf, also nach hinten gerichtet sozusagen, und das Display-Teil nach vorne. Cool. Das ist natürlich aufwendig, es ist eine mechanische Sache, ja, da bin ich natürlich immer skeptisch, weil je mehr Mechanik da drin ist, desto schneller kann das Teil auch kaputt gehen. Ja. Und es ist natürlich eine, also ein Patent, eine Patentanmeldung, und das bedeutet, dass das auch niemals auf den Markt kommen muss. Es wurde nur zum Patent angemeldet. Ob da jemals ein Smartphone erscheint, das ist wieder eine andere Geschichte. Das ist aber immer so bei diesen Sachen. Es muss ja auch nicht nur, also technisch machbar ist es, nur es muss auch so machbar sein, dass es ja auch für Xiaomi geldlich hinhaut. Man kann ja keine Technik, was ich ja schon immer sage, integrieren, wo dann das Smartphone 2000 Euro kostet und keiner kauft. Das ist ziemlich sinnlos, ja. Sondern es muss auch erschwinglich sein, es muss auch möglich sein. Ne? So sieht das aus. Vivo hat hier jetzt auch was Innovatives gemacht, nämlich den Leuten 3 Jahre Updates versprochen. Ist das innovativ? Natürlich nicht. Ja, es ist das Mindeste eigentlich, was eine Firma versprechen sollte. Mindestens 3 Jahre Updates. Aber wenigstens wissen die Leute jetzt, dass die neuen Vivo-Geräte, die also ab jetzt hier, ab diesem Tag, wo das angekündigt wurde, ja, herauskommen, dass da dann eben tatsächlich 3 Jahre Garantie gibt. Und damit kann man etwas beruhigt das, sage ich mal, ein Vivo-Gerät kaufen. Es ist ja nicht immer der Fall gewesen, gerade wenn man vorhat, tatsächlich ein Gerät längere Zeit zu nutzen, ja, dann ist das natürlich ein Faktor. Ich selbst gehe immer von 2 Jahren Nutzung aus und kaufe mir die Geräte eigentlich, wenn sie ziemlich neu erscheinen. Und meistens ist es dann eben kein Problem. Wenn das dann wirklich sehr aktuell wird, dann habe ich schon wieder ein neues. Aber es ist trotzdem nicht schlecht, denn man kann diese Geräte ja auch noch anderweitig dann nutzen, sozusagen. Und dann ist es immer gut, wenn es doch noch so lange wie möglich Updates gibt oder gab. Das Nubia Red Magic 6R. Das ist zumindest, wenn die Farben tatsächlich so, wenn es die so gibt, wie das abgebildet ist, und es nicht nur Marketing-Fotografie ist sozusagen, ja, gibt's ja, dann wäre das eine schöne Sache. Allerdings, ja, ich bin mir da noch nicht so sicher. Jedenfalls in diesen Farben wäre das wirklich eine ganz tolle Sache und möglicherweise auch ein Anwärter. Ja, als Alternative sozusagen. Das ist einfach das am genialsten aussehende Gerät, sowohl das Rot-Gelbe als auch das Rot-Türkisfarbene. Das ist fantastisch. Endlich mal schöne Handys, ja, endlich mal andere Handys. Ich habe nämlich wirklich die Schnauze voll von immer dem gleichen Handy-Design. Und wenn man schon aus irgendwelchen Gründen auch immer sich nicht traut, irgendwie mal an die Form ranzugehen, ja, dann sollte man wenigstens mit den Farben vielleicht was machen. Ja? Und genau das hat dann eben hier Nubia gemacht mit dem Red Magic 6R oder 6R. 6,67 Zoll Display mit Full HD Plus ist eine gute Geschichte. 16 Megapixel Kamera vorne und eine Quad-Kamera hinten mit 64 Megapixel Hauptsensor, 4100 mAh Akkuleistung und es wird Versionen von 6 bis 12 GB RAM geben und 128 bis 512 GB Storage. Also auch, da dürfte auf jeden Fall was dabei sein dann. Interessant, es wird noch nicht verraten, ja, welcher Prozessor eingebaut wird. Interessant. Und Preis ist natürlich noch nicht interessant, relevant hier. Deswegen mal gucken, was da dann letztendlich dabei rauskommt. Überhaupt, was das für ein Prozessor ist. Aber designmäßig hat das Teil schon gewonnen. Es kommt ein neuer Mid-Range-Prozessor raus, der Snapdragon das Fürchten lehrt. Und zwar der MediaTek Dimensity 900. Der schneidet besser ab als das Snapdragon 768G. Und damit hat auch im Midrange-Bereich jetzt MediaTek tatsächlich Qualcomm überholt. Jetzt bleibt am Schluss nur noch die absoluten High-End-Prozessoren da. Sind die ziemlich gleich auf mit Snapdragon, vielleicht eben noch ein klein wenig minimal Vorsprung von Qualcomm. Ja, das ist aber auch natürlich stark am Zusammenschrumpfen der 1200er, würde ich jedenfalls persönlich dem Snapdragon 880 jeden Tag vorziehen. Aber selbstverständlich muss man das klar sagen, minimaler Performance-Vorsprung gibt es dann noch. Dafür MediaTek auch sehr gut im Stromverbrauch. Ja. Und jetzt hier natürlich das Snapdragon 768G ist da natürlich jetzt, hat eine starke Konkurrenz bekommen, wenn eben hier dieser MediaTek 900 auf breiter Front auf den Markt kommt in verschiedenen Geräten. Cool. Und Xiaomi ist auch wieder runter von der Liste, von der Blacklist der US-amerikanischen Regierung. Noch weiß ich nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, denn man hat sich wohl geeinigt, ja, und das bedeutet, was heißt das insgesamt? Das bedeutet, man muss aufpassen. Soll das etwa heißen, dass die amerikanische Spyware in europäischen und US-Versionen von den Xiaomi dann freiwillig installiert wird oder nicht? Ja, das ist die Frage. Und da will ich erstmal abwarten, was sich da noch tut. Als Xiaomi-Besitzer wäre ich jetzt eher ein bisschen beunruhigt als zufrieden. Ja, weil ich gehe mal davon aus, dass da irgendwas sein müsste, dass das eben auch veranlasst, von dieser Liste zu kommen. Ja, und naja, mal gucken. Ich möchte erst wissen, warum die jetzt von der Liste kommen. Ja, das ist schon sehr verdächtig. Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro, da gibt es jetzt ein Leak eines Renderings. Und ihr wisst ja, wie ich hier zu diesen Sachen stehe momentan, Pixel-Geräte. Alleine schon das Wort Pixel in Verbindung mit Google, ja, lassen wir schon die Nackenhaare zu Berge stehen, denn das ist für mich ein Synonym geworden, wie man billige, veraltete Technik extrem teuer verkaufen kann. Naja, sagen wir mal, verkaufen tut. Ja, ob man es kann, das ist noch eine andere Frage. Jedenfalls ist ja das Gerät auch nirgends, auch nur in der Nähe von viel verkauften Geräten. Das ist die komplette Pixel-Reihe und das Pixel 1 war noch super. Ja. Habe ich nirgends was gesehen, dass die auch nur in der Nähe sind. Und somit fragt ihr euch jetzt, warum soll denn das jetzt hier was Besonderes sein? Ne? Und jetzt gibt's gleich wieder einen riesen Rant und so. Nein, nein. Denn falls sich diese Renderings als echt erweisen, dann hat endlich mal wieder bei Google jemand genug Mut gehabt, ja, ein neues Design auf den Markt zu bringen. Und ach Gott, wird das was geben. Ach Gott, werden sich da die Leute wieder aufregen. Oh, das können die ja nicht machen. Und ehrlich gesagt, genau das ist das, was Design braucht. Wenn man ein Gerät macht, wo die Leute dann sagen, oh ja, okay, oder überhaupt nichts dazu sagen, sich nicht darüber aufregen, dann ist es Schrott, das Design. Ganz einfach, weil ein Design, was den Namen wert ist, ja, das muss polarisieren, das muss auffallen, ja. Wer eine Jeans haben will, wo er überall hingehen kann, der geht irgendwo schön ruhig in den Laden und kauft sich die Jeans und fertig, ja. Aber diese Jeans kommt eben nicht auf die auf die Berliner Fashion Week. Ja, so sieht es aus. Und wer echtes Design haben will, der muss eben auch auffallen. Ja. Sony hat es gut gemacht mit der PS5 beispielsweise. Polarisieren, super. Richtig gut gemacht. Endlich mal wieder ein Designerstück im Wohnzimmer. Und das Google Pixel 6 könnte da wirklich mitspielen. Interessant ist auch hier die Designelemente. Weiß, schwarz, aber dann oben ein farbiger Streifen sozusagen. Schön, also Glas zum, scheint zumindest so zu sein, ja. Unten ist das Glas weiß. Oben dieser Streifen ist dann hier zum Beispiel orange. Ich denke, da gibt es dann verschiedene Farben. Und ein schwarzer Streifen mit dem kompletten Kamera-Array schaut dann quasi noch heraus. Ich werde natürlich das hier verlinken. Und ich kann nur hoffen, dass das das echte Design ist. Natürlich gebe ich hier keine kein Statement ab, so von wegen, ja, ich würde es kaufen oder so, ja, wegen dem Design. Also ich würde es in Betracht ziehen wegen dem Design natürlich, klar. Aber letztendlich hängt es dann natürlich ab, ob das wieder so ein teures Ding ist, das schlechte Leistungsdaten hat, wie die vorherigen Pixelgeräte, wo man sich ja schämen muss, wenn man die Leistungsdaten schon vorliest für ein neues Smartphone. Ja. Oder ob das diesmal auch sowohl vom Preis her ein absoluter Hammer ist, wie das Design, und auch die Leistungsdaten absoluter Hammer ist, wie das Design. Das Design selbst ist ein Hammer, und wenn ich der Designer wäre, wäre ich jetzt wirklich sehr darauf bedacht, dass das Gerät erschwinglich ist und super gut ausgestattet ist, weil alles andere wäre nämlich Perlen vor die Säue geworfen. Mit diesem Design, mit diesem Aussehen, fantastisch. Ja, das aussehenmäßig. Es muss eben, wie gesagt, nur noch der Inhalt stimmen. Und da habe ich überhaupt keine Infos drüber, also null. Ja. Deswegen lässt sich noch daran hoffen, dass es vielleicht etwas besser wird und auch günstiger wird. Es wird ja alles Mögliche hier gesagt, dass zum Beispiel eigene Chip-Produktionen genutzt werden für das Gerät und so weiter und so weiter. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich mit Hochspannung erwarte, ja, ob das Design stimmt und wie da die technischen Daten von dem Google Pixel bzw. Pixel 6 Pro sind. Oppo Find X3 Pro hat ebenfalls was Neues gemacht. Und zwar eine Version dieses Gerätes als Mars Exploration Edition anlässlich der Landung von Tianwen 1 auf dem Mars. Die chinesische Raumsonde ist ja, oder Lander, wenn man so will, ist ja auf dem Mars gelandet und das wird hier quasi gefeiert mit dieser Mars Exploration Edition, ja, von Oppo. Und damit auch ein relativ gutes Gerät, würde ich mal sagen, drin reingenommen. Und die gibt es nur in einer Version, so wie ich das auch gehört. Mars-mäßig, sage ich mal, ja, oder Hightech-mäßig eben, um zum Mars zu kommen, braucht man die beste Hightech, ganz klar. Und dann wäre das ja richtig schlimm, wenn da so eine Billigausstattung geben würde. Nein, natürlich nicht, sondern 16 GB RAM und 512 GB Storage. Nur in dieser Version gibt es das Gerät. Snapdragon 888 Prozessor, ja, 120 Hertz QHD Plus, AMOLED Screen, 4500 mAh Akku, und das Ganze auch noch mit 5 Kameras, natürlich der Selfie-Shooter und dann 4 Kameras hinten, sowohl 50 Megapixel Hauptkamera, 50 Megapixel Ultraweitwinkel, 13 Megapixel Telefotolinse und 3 Megapixel Mikroskoplinse. Also, dass man auch Mikroskopaufnahmen machen kann. Wunderbar. Und der Preis, ehrlich gesagt, für so eine super Sonderedition mit diesen Daten, 16 GB RAM, 512 GB Storage, ja, geht der Preis von 895 € eigentlich sogar noch. bei dieser Ausstattung, in dieser Sonderedition. Ja, wow. Also ich hoffe, dass das auch außerhalb von China gibt. Natürlich nichts für mich. Aber dennoch fände ich das eine gute Sache, wenn es auch außerhalb von China als Alternative zu den teuren Geräten von Samsung beispielsweise gibt. Huawei will Harmony OS so schnell wie möglich auf Third-Party-Geräte ausliefern. Es sind ja verschiedene Firmen mit im Gespräch. Xiaomi soll offenbar auch interessiert sein, eigene Harmony OS-Geräte auf den Markt zu bringen. Ja, aber auch Firmen wie Oppo werden da genannt. Und Vivo beispielsweise. Aber es wird wahrscheinlich auch sehr viel kleinere Firmen wie zum Beispiel das ist Meizu und so angesprochen werden, die eben hier eine All-in-One-Lösung brauchen, aber ohne Google an Bord. Das wird vor allem für den chinesischen Markt sehr, sehr interessant werden. Hm? Da macht jeder sein eigenes Süppchen bisher. Google-Dienste haben da die wenigsten. Da wäre jetzt so ein Harmony OS natürlich sehr, sehr gut. Aber klar, es hängt natürlich auch mit verschiedenen Lizenzgebühren zusammen, mit den Bedingungen, die Huawei natürlich möchte und so weiter und so weiter. Klar, weißt du nicht, wie viele Optionen die haben, hier groß was aufzutragen, was jetzt hier nur schwer zu erfüllen wäre. Die sind da schon, glaube ich, etwas entgegenkommend. Ja, aber dazu muss natürlich jetzt erst auch mal tatsächlich ein offenes Harmony OS Framework stehen, das dann auch eben implementiert werden kann. Und da sind die eben jetzt dran, so schnell wie möglich zu machen. Ja, Bluetooth, Leute, Bluetooth ist schon alt. Ja. 1990 kam das auf den Markt. Da habe ich das verpasst. Das 30-jährige Jubiläum. Wahrscheinlich. Da merkt man schon, ja, dass, naja, dass es schon noch ein paar Altlasten hat. Ja, ich weiß noch früher, Bluetooth war kaum nutzbar für einen Kopfhörer anzuschließen, Musik zu hören am Smartphone. Das habe ich am HTC G1 tatsächlich gemacht. Und naja, wie soll ich denn sagen, das Gerät war extrem schnell leer. Also wirklich extrem schnell leer. Aber nicht nur das Smartphone, sondern auch der Kopfhörer war schnell leer. Also mehr als 2 Stunden konnte man da nicht hören. Dann war der Akku bei beiden Geräten leer. So schlimm war das. Und da hat sich natürlich schon einiges geändert. Heutzutage haben wir dieses LE-Bluetooth, also mit Low Energy, sodass eben so Geräte wie beispielsweise eine Smartwatch ja hier doch einen ganzen Tag ohne große Probleme laufen können. Ja. Und ehrlich gesagt, hier merkt man kaum noch einen Stromverbrauch. Ja. Also es gibt hier für mich keinen Unterschied, ob Bluetooth eingeschaltet ist und die Smartwatch verbunden ist oder nicht. Ja, das ist einfach etwas. Bluetooth läuft dann auch natürlich immer im Gerät. Ich wüsste gar nicht, was ich mit dem Gerät ohne Bluetooth überhaupt anfangen sollte. Ja, weil die ganzen Gadgets ja über Bluetooth laufen, nicht nur der Kopfhörer, eben wie gesagt, auch die Smartwatch, die Fitnessgeräte, sogar meine Waage, ja, meine Gewichtswaage läuft über Bluetooth, ja. Also da kann man nichts mehr machen ohne. Und deswegen interessant, Bluetooth schon lange vor Smartphones hat es Bluetooth schon gegeben. Ja. Damals eben hauptsächlich für so Mono-Headsets zum Telefonieren. Ja. Ganz selten da natürlich auch GPS-Empfänger. Aber die meisten Geräte konnten ja mit dem GPS erst gar nichts anfangen, mit dem Signal. Ja. Und jetzt sind wir hier bei der Version 5.1, glaube ich, angelangt. Ja. Und ja, da hat sich doch schon einiges getan. Ja. Allerdings ist jetzt auch mal ein Punkt erreicht, wo vielleicht das Ganze auch an generelle Grenzen stößt und verschiedene Firmen probieren ja Bluetooth durch auch verschiedene Technologien zu ersetzen. Jetzt zum Beispiel auch wieder ein neuer Anlauf mit dem 5G, das auch für solche kleinen, kleineren Empfangsbereiche ganz gut geeignet ist. Auch da wird jetzt probiert, wie das aussieht. Da kann man ja auch das Ganze dynamisch machen. Das heißt, man kann extrem geringe Sendeleistung bei 5G beispielsweise anstoßen, um eben diese sogenannten IoT-Geräte in Netzwerken anzumelden, die dann wieder, also die Netzwerke, die dann wieder in größeren Netzwerken angemeldet sind, die dann letztendlich auch wieder im Internet landen. Ja, so dass man eben mit relativ wenig Energie sozusagen kommunizieren kann mit dem Rest der Welt. Ja. Wie gesagt, das ist alles noch nicht in der Praxis nutzbar. Und ob das jemals Bluetooth ersetzen kann, das wird sich auch zeigen. Versuche wurden ja immer wieder unternommen und alle sind gescheitert an simplen Sachen, meistens an dem Stromverbrauch. Und Bluetooth hat da auch nachgelegt und braucht halt eben jetzt extrem wenig Strom, während zum Beispiel Wi-Fi, ja, eben doch mehr Strom benötigt, ja, aber natürlich sind auch da die Entwicklungen nach vorne gegangen, aber das Problem ist, die haben sich eben auf die Geschwindigkeit konzentriert und nicht auf den Stromverbrauch, während Bluetooth mehr auf den Stromverbrauch geguckt hat. Aber das ist auch gleichzeitig die Gefahr, dass eben Bluetooth jetzt irgendwann irrelevant wird wegen der geringen Datenübertragungsmengen, die übertragen werden können. Das merkt man beispielsweise ja bei High-End Bluetooth-Kopfhörern. Die müssen Tricks anwenden, so andere Codecs benutzen, aptX beispielsweise oder LDAC von Sony, ja, um eben eine hohe Soundqualität zu erreichen über Bluetooth. Ohne diese Protokolle wäre das so nicht möglich, wegen der Datenübertragungsmenge. Ja. Also eine interessante Sache, es bleibt spannend. Bluetooth wird uns auf jeden Fall noch etliche Jahre begleiten. Selbst wenn ein Ablöser kommt, eine Ablösung kommt, wird es noch sehr lange ein wichtiger Standard bleiben. Also da mache ich mir keine Illusion. Google plant und jetzt kommt der eigentliche Aufreger, beziehungsweise nicht Aufreger, sondern die eigentliche Hochspannungsmeldung, ja, diese Woche. Offenbar plant Google einen kompletten Design-Push bei Android 12. Still und heimlich, wenn sich das hier bewahrheiten würde, dann wäre das alles dermaßen im Verborgenen abgelaufen. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Ja? Und dieses Design ist grundsätzlich anders als das Design, was man momentan hat. Vorbei mit einfachen runden Formen. Vorbei mit den viereckigen Boxen. Ja? Und alles in einem weiß und erstaunlicherweise hier roséfarbenen Ton. Unglaublich. Und Leute, ich möchte ja nichts sagen, aber ich glaube, mit dem Dark Mode, also mit diesem Dark Mode Design ist es jetzt vorbei. Ja. Vielleicht gibt's dieses Design auch im Dark Mode, das wird dann aussehen wie ein Stück Mist. Weil dieses Design im Dunkeln, also mit dunklem Hintergrund, kann man vergessen. Es ist furchtbar, wäre das. Das wäre eine Eine Katastrophe, aber okay, ne? Vielleicht macht's ja Google. Kann man ja nicht vorstellen, dass die den ganze Anstrengungen gemacht haben, jedes Billigprogramm, das mit Dark Mode versehen wurde, eine Pressemeldung wert war, ja. Und aber Dark Mode ist tot. Ich wollte es nur mal sagen, Dark Mode ist tot. Nach diesem Design ist definitiv tot. Ja. Und interessant, mutig, genau wie das Google Pixel 6, würde übrigens designmäßig absolut dazu passen. Von daher halte ich das Ganze nicht für abwegig, sowohl das Design hier von Android 12 als auch das Design von dem Pixel 6. Ich werde es auch hier verlinken und da bin ich schon mal gespannt. Also Leute, das muss schon sagen, also das Google Pixel 6 Design, ja, nicht die technische Ausstattung, da weiß ich ja noch nichts davon, und das Android 12 Design, das ist seit langer Zeit mal wieder etwas, was Google bringt, sofern sich das bewahrheitet, wo mich wirklich im Grunde begeistert. Und das soll schon mal was heißen. Da merke ich so langsam, wie es bei mir so wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ja? Ui, ui, ui, ui, ui. Also das wäre ein schönes Paket, ehrlich gesagt. Ein günstiges 600 Euro Pixel 6 Pro Plus. Ja. Ja, 600 Euro, genau. Mit einer fantastischen hohen Ausstattung, ja, wie eben die Konkurrenz auch machen kann, ja, wie zum Beispiel das Realme GT in dieser Ausstattungsklasse. Und dann Android 12 in diesem Design, mit dem Design von Pixel 6. Shut up and take my money. Ganz einfach. Coole Geschichte, Wahnsinn. Und das ist vielleicht hier der einzige Grund, warum man auf hier die Google I.O. mal genau beobachten sollte. Das heißt, möglicherweise wird dieses Design auf der Google I.O. vorgestellt, und das alleine hier ist schon sehr, sehr interessant und möglicherweise auch ein Grund, morgen tatsächlich sich mal den Livestream reinzuziehen von der Keynote. Denn wenn das hier wirklich kommt, Leute, dieses Design wird Android komplett verändern. Ihr werdet das alte Android nicht mehr wiedererkennen. Wahnsinn. Und ehrlich gesagt, da wird es auch Zeit. Das momentane Android-Design wirkt wie aus dem letzten Jahrzehnt. Und ehrlich gesagt, ist es ja auch aus dem letzten Jahrzehnt. Ja. Und das hier, das ist mal wirklich was Neues. Das sieht aus wie die Gegenwart. Ja. Und vielleicht sogar ein Jahr in der Zukunft. Richtig cool. Gut, also, das ist mal das. Jetzt gucke ich nochmal schnell hier, ob hier, Moment mal. Wo ist denn wir denn hier, ob in der Community was war? So, nee, da war eigentlich jetzt so nichts. Der Spike hat noch einen Link gepostet zu einem Podcast, der auf Retro Games zielt. Da bin ich natürlich begeistert. Ich habe noch nicht reingehört, aber auf jeden Fall könnt ihr da mal in der Community nachgucken. Der Link, den der Spike gepostet hat. Und sonst war allerdings nichts. Nee. Gut. Dann komme ich auch gleich zur App der Woche, und diesmal kein Spiel, Leute, kein Spiel. Ja, vorher jetzt aber ein Begeisterungsstürmer ausbricht, ist noch eine Nische. Ja, aber ihr wisst ja, ne, gerade Nischen sind interessant, nämlich wenn ihr ein Elektroauto habt, ja, werden immer mehr Leute, ja, bei mir wird es auch bald soweit sein, ja, und zwar gibt es ja immer diese Geschichten mit den Elektro-Tankstellen. Ja. Wo findet man welche? Und viele Map-Dienste, die ich hier im Internet gesehen habe, sind eine Katastrophe. Da sind die meisten Ladestationen, die ich persönlich kenne, zum Beispiel auch gar nicht drin. Ja, also wirklich, da fehlen hier im Umkreis von 20 Kilometer sind es, glaube ich, sieben Ladestationen. Und bei den meisten Verzeichnissen sind nur 2 bis 3 Stück eingetragen. Nicht so bei EWMAP. Diese App hat nämlich auch eine gute Datenbank, die genutzt wird, und dort sind tatsächlich alle auch mir bekannten Elektrotankstellen drin. Das mag natürlich in anderen Regionen anders sein, ja, aber diese Datenbank scheint die beste und vollständigste Datenbank zu sein, die es momentan hier gibt. Die machen natürlich nicht die Betreiber von der App selbst, sondern das ist von einem anderen Dienst. Ich glaube, Moment mal, wie heißen die denn nochmal? goingelectric.de. Da, ihr könnt diese Karte auch auf dem Computer aufrufen, kein Problem. Ja. Aber in App-Form ist es natürlich perfekt für Smartphone und die funktioniert auch gut. Zunächst mal habt ihr hier eine einfache Kartenübersicht, die ihr dann hier angezeigt bekommt. Dann könnt ihr natürlich euch lokalisieren lassen, ja, und dann eben anzeigen, was ist in der Nähe. Aber ihr könnt auch zum Beispiel einen Ort eingeben. Da nehme ich jetzt mal, was können wir denn hier nehmen? Ich nehme mal Bayreuth. So. Wenn ich auf die Filmfestspiele fahre, ja, irgendwann mal wieder. dann gucke ich mal, so, Bayreuth. So, und dann kriege ich erstmal eine größere Übersicht angezeigt und sehe gleich, hier sind jede Menge rund um Bayreuth und in Bayreuth. Also, das dürften hier, ich zoome mal ein bisschen raus, etwa 30 Stück sein, Elektrotankstellen in Bayreuth. Das ist nicht schlecht, also da ist doch die Fahrt gesichert dorthin, ne? Und dann seht ihr auch, welche beispielsweise gerade eine Störung haben. Zum Glück nicht sehr viele hier. Und jetzt muss ich mal gucken, im Richard-Wagner-Museum herum ist zum Beispiel die nächste bei Autohaus Wedlich. Ja, das sind also, kann man tatsächlich hinfahren. Okay, die haben nur eine Station, ist vielleicht nicht ganz so gut. Dann gucken wir weiter. Opernstraße, das sind 2 Ladestellen. Gerade einmal um die Ecke sind weitere 2 Ladestationen, der Luitpold, am Luitpoldplatz. Und auch noch am Rathausparkplatz ebenfalls nochmal 2. Und zwar Typ 2 mit 22 Kilowatt Ladeleistung. Auch das wird hier angegeben, was ich natürlich sehr, sehr gut finde. Die ganz starken haben auch in etwas anderer Farbe. Die 50 Kilowatt sind da nämlich so in so einem rötlichen Ton. Ja, ganz fantastisch. Also, das sehe ich natürlich hier in Bayreuth. Das ist alles wunderbar. Und dann kann man natürlich auch gucken. Ja, leider gibt es hier noch keine Route, die man hier angeben kann. Aber man kann sich hin navigieren lassen. Also, wenn man eine Ladestation ausgewählt hat, muss man einfach nur auf das Navigationssymbol gehen und dann startet die Navigationssoftware der Wahl. Bei mir ist es zum Beispiel OSM and Maps. Und dort wird halt hier dorthin navigiert. Aber man kann hier beim Rauszoomen dann relativ schnell erkennen, ja, wo wie es hier ist mit der Wegstrecke sozusagen, und ich sehe, da ist es überhaupt kein Problem. Also auf dem Weg dorthin wären bei mir über 1000 Ladestationen, die angefahren werden können. Ja. Also das ist in Ordnung. Da wird es wohl keine Probleme geben. Und auch hier sieht man dann an den Autobahnen beispielsweise, das ist ja auch wichtig, ja, wo ist hier Ladestation quasi an den Autobahnen. Nicht jeder will ja vom Ort runterfahren oder von der Autobahn runterfahren. Ja. Interessant hier auch, da sind zum Beispiel auch die Ladeparks drin. Ja. Da gibt es einen Ladepark von NBW tatsächlich in Rutesheim. Ja, und die haben 8 300 Kilowatt Ladestationen über CCS-Anschluss. Wahnsinn, ja. Und einmal ein Chat-Demo mit 50 Kilowatt und auch noch einen Anschluss mit 22 Kilowatt. Wahnsinn, ist ja nicht schlecht. Also ihr seht, die App ist ziemlich cool und absolut nützlich für jeden, der mit dem Elektroauto unterwegs ist. So kann man viel entspannter loslegen und braucht da keine Angst zu haben. Ja. Es wird hier auch angegeben, man kann dann, wenn man so eine Ladestation anklickt, kann man auch weitere Informationen aufrufen. Die sind hier sehr, sehr umfangreich auch in der Datenbank. Da steht zum Beispiel auch drin, ob in der Nähe irgendwas ist, wo man zum Beispiel hingehen kann, Restaurant oder ein Geschäft zum Einkaufen und so weiter, sodass man auch die halbe Stunde oder je nach Ladetyp auch mehr natürlich, was man da dann macht in dieser Zeit. Ja. Aber wenn ich mir das hier so angucke, dann würde ich das mit den, also zum Beispiel mit der Strecke jetzt hier nach Bayreuth, dann würde ich eigentlich die Pausen, die ich eh immer einlege, so alle 2 Stunden fahre ich mal auf jeden Fall kurz ran, ja, und mache eine halbe Stunde Pause normalerweise. Soll man ja auch eigentlich machen. Die kann ich auch ein bisschen stückeln dann, klar. Und dann ist es überhaupt kein Problem mit so einer Schnellladestation. Beispielsweise geht das dann ratzfatz. Coole Geschichte also. EV-Map, Elektroauto-Tankstellen, ja, für ganz Deutschland. Wahnsinn. Apropos, Moment mal, ganz Deutschland. Ich muss mal gerade gucken, das habe ich noch gar nicht geguckt, ob da auch im europäischen, in den Nachbarländern vielleicht irgendwas drin ist. So, manchmal überlappt das ja auch. Oh, ich sehe, da sind auch andere europäische Länder drin. Cool. Also das sind eigentlich alles drin. Moment mal. Darf ich doch mal rauszoomen? Okay, also es sind sogar einige Stationen eingetragen in den USA. Also das würde man sagen, das ist eine weltweite Datenbank. Coole Geschichte. Seht ihr mal, nicht schlecht. Also wenn ich jetzt hier sehe, Frankreich beispielsweise, wunderbar, alles drin, sieht gut aus, und somit kann man auch hier natürlich dann bei Fahrten in ganz Europa da schauen, ob man sich mit Strom versorgen kann. Jetzt gucke ich mal gerade eine kleinere Stadt hier, an der Grenze irgendwo in Frankreich. Ja, auch hier wunderbar, kann man machen. Und man kriegt alles schön angezeigt. Cool. Also denn, EV-Map, unverzichtbar für jeden Elektroauto-Besitzer. Und ihr kriegt die App entweder im F-Droid-Store, ganz ohne Google, finde ich natürlich super gut, oder aber auch ganz regulär, ohne Probleme und ohne lange Suchen im Play Store. Einfach EV-Map eingeben in der Suche und schon habt ihr die. Oder natürlich hier über den Link in den Shownotes sowohl die F-Droid-Version als auch die Play Store-Version verlinkt. Und damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. In der Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und die Shownotes, die sind wiederum irgendwo in eurem Podcast-Player. Ja, ganz unten in der Beschreibung ist der dort vorhanden. Draufklicken und schon seid ihr in der Community. Und natürlich gibt es in den Shownotes auch noch die Links zu anderen Themen, die heute in der Sendung behandelt werden und, wie erwähnt schon, zu der App der Woche. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! Coins will Italians rule the world.